schlafen wegen dieser Albträume. Okay. Mein Leben ist ein Albtraum, der nicht zu Ende geht, geprägt von Gewalt und Hass und ich kein Ende sehe. Kein Ende in einer Welt, wo ich jeden Menschen hasse, sie sind alle verlogen, du kannst niemandem vertrauen. Die Masse kümmert sich ein Scheiß um dein Leben. Scheiß. Am Ende kämpfst du ganz allein um dein Leben. Ganz allein. Gib ihnen die Chance, sie nehmen alles, was du hast. Das geht ruckzuck und dann sitzt du da ohne was, ein Opfer. Und dein Leben ist ein Witz, alle lachen über dich, weil du nichts besitzt. So ist das Leben. So ist das Leben. Diese Gesellschaft ist geprägt von den Medien, die dir zeigen, wie du dein Leben lebst. Sei Einzelkämpfer und du bist Gewinner, höre immer auf dein Herz. Der Rest sind alle Spinner. Okay. Höre nur auf dich selbst. Auf dich selbst. Auf dich selbst. Auf dich selbst. Höre nur auf dich selbst. Auf dich selbst. Okay. Auf dich selbst. Auf dich selbst. Höre nur auf dich selbst. Auf dich selbst. Auf dich selbst. Auf dich selbst. Höre nur auf dich selbst. Okay. Auf dich selbst. Auf dich selbst. Auf dich selbst. Diese Welt ist verdorben und es gibt nur Verräter. Du darfst niemandem vertrauen, leiste dir keine Fehler. Dieser eine Fehler kann dich runterziehen in den Abgrund. Und niemand wird dir helfen, einfach so ohne Grund. Meine Brüder auf der Straße wissen, was ich mein. Das Leben ist kein Sonnenschein, es ist abgefuckt, abgefuckt. Geld macht Menschen zu Teufel, diese Macht ist unglaublich, denn sie kommt vom Teufel. Vom Teufel. Auf der Straße gibst du ganz und dir gar nicht. Ich gewinne oder verliere, ich bin Mann oder gar nicht. Okay. Mann oder gar nicht, ja. Ihr wisst, wie es läuft, komm ins Ghetto, Nuttensohn. Und du siehst, wie es läuft, yeah. Diese Welt ist arm. Alle rennen nur dem Geld her, legal, illegal. Heutzutage alles schwer, alles schwer. Diese Habgier macht die Welt kaputt. Gute Menschen werden schlecht, okay. Und der Staat korrupt, yeah. Höre nur auf dich selbst. Auf dich selbst. Auf dich selbst, yeah. Auf dich selbst. Höre nur auf dich selbst. Auf dich selbst, okay. Auf dich selbst, yeah. Auf dich selbst. Höre nur auf dich selbst. Bruder. Auf dich selbst. Auf dich selbst. Auf dich selbst. Höre nur auf dich selbst. Okay. Auf dich selbst, yeah. Auf dich selbst. Höre nur auf dich selbst. Auf dich selbst. Auf dich selbst, yeah. Auf dich selbst. Höre nur auf dich selbst. Auf dich selbst, okay. Auf dich selbst, yeah. Auf dich selbst. Höre nur auf dich selbst. Bruder. Auf dich selbst. Auf dich selbst. Auf dich selbst. Höre nur auf dich selbst. Okay. Auf dich selbst, yeah. Auf dich selbst. Auf dich selbst.